Radio Fest. Sonntagsgedanken. Heute mit Bernd Schäfer. Guten Morgen. Martin Schleske ist Geigenbauer, zudem Diplomphysiker und Autor. Er betreibt Geigenbau auf höchstem Niveau. Die besten Geigen der Welt kommen aus seiner Werkstatt. Mittlerweile wird er sogar Stradivari der Gegenwart genannt. Der Klang, so lautet der Titel eines seiner Bücher. In dem Buch macht er sich Gedanken über den Geigenbau, das Leben, die Natur des Holzes und den Glauben. Es finden sich tiefe Einsichten in dem Buch mit dem Untertitel Vom unerhörten Sinn des Lebens. Unerhört heißt, es hat auch mit Hören zu tun, wie das Hören im Radio. Aber Hören bzw. hörend wahrnehmen, was verborgen und sonst nicht wahrnehmbar ist, damit hat der Glaube zu tun. Martin Schleske schreibt, Gott ist nicht nur der Welt gegenüber, er ist auch durch die Welt. Sie ist sein Instrument. In der Welt kommt Gott zum Klingeln und dass Gott in uns Resonanz findet, heißt Glauben. Glaubenszweifel lassen uns manchmal fragen, warum wir Gott nicht erleben. Doch es ist, als würden wir im Konzert fragen, warum wir den Geiger nicht hören, sondern nur die Geige, die er spielt. Erst wenn wir begreifen, dass wir Instrumente Gottes sind, werden wir den Klang hören. Wir hören Gott nicht pur, sondern einer durch den anderen. Martin Schleske sagt weiter, wir sollen Gott finden in den Aufgaben, Begegnungen, Schönheiten und Schwierigkeiten und nicht an der Welt vorbei. Wenn wir beten, Gott, du bist mir fern, kann es sein, dass er antworten wird, wo suchst du mich? Öffne deine Augen und dein Herz den Dingen, für die ich dich geschaffen habe, und sieh nicht daran vorbei. Ich habe dich nicht geschaffen, um dir zu erlauben, mich an der Welt vorbeizulieben, sondern damit du hoffen, glauben, arbeiten und lieben lernst und darin mich findest. Will sagen, Gott wird auch vernehmbar und spürbar, wo Menschen füreinander da sind, einander helfen und Nähe spüren lassen. Und bei der Frage, wo ich Gott finde, geht es um die Demut, sich für die Mitmenschen und diese Welt in Anspruch nehmen zu lassen. Ich wünsche Ihnen allen einen erholsamen und gesegneten Sonntag. Pfarrer Bernd Schäfer, Evangelische Kirchengemeinde Oer-Erkenschwick. Radio Fest, Sonntagsgedanken, 100% von hier.